Das Wort impliziert eine Verschwörungserzählung. Angeblich solle eine globale Elite die Fluchtbewegungen nutzen, um die Menschen untereinander zu verschmelzen und monoethnische Identität zu vernichten. Und dann baut Sellner im Video mit dem nachgestellten Potsdamer Vortrag ein Bedrohungsszenario auf. Zitat: Denn je mehr Migration wir im Land haben, je mehr Leute im Elektorat selber nicht-europäischen Migrationshintergrund haben, desto schwieriger wird es, Mehrheiten zu gewinnen, demokratische, die die Migration begrenzen. Der Bevölkerungsaustausch ist also eine sich selber verstärkende Spirale eines Teufelskreises. Und je mehr wir davon haben, vom Bevölkerungsaustausch, desto schwieriger wird es auch politisch, ihn wieder loszuwerden. Zitat Ende. Eine mit dem Bevölkerungsaustausch verbundene Gefahr sei für ihn die ethnische Wahl, die politische Ausdehnung des Bevölkerungsaustauschs. Mit diesem Konzept der ethnischen Wahl macht Sellner Staatsbürger mit migrantischem Hintergrund generell zur Bedrohung. Damit rekurriert er auf das alte Freund-Feind-Schema des Nazi-Staatsrechtlers Karl Schmidt. Gegen einen Feind muss man sich laut diesem wehren, sonst wird man besiegt. Dieser verqueren Logik folgend wäre die millionenfache Vertreibung eine Abwehrmaßnahme. Genau darüber schreibt auch AfD-Spitzenkandidat Maximilian Krah ganz offen in seinem Buch, wenn er darüber resoniert, dass man 25 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, darunter 15 Millionen Staatsbürger, innerhalb von 10 Jahren nicht gegen ihren Willen ausweisen könne. Allerdings ist sich Krah nicht zu schade, bei eben jenen, die er und Sellner zur kollektiven Bedrohung erklären, in einem TikTok-Video auf Stimmenfang zu gehen. Das hat auch die Zeit am 10. März 2024 berichtet. Der TikTok-Algorithmus, der bestimmt, wer was zu sehen bekommt, ist stark personalisiert, so dass die kurzen Clips passgenau auf dem Profil der Nutzer landen. Das erlaubt es der AfD, in ihren offiziellen Kanälen weiterhin klar antimuslimisch zu bleiben und ihre Stammwählerschaft mit Ressentiments zu bedienen, während auf den Handys der potenziellen Neuwähler mit Migrationshintergrund Videos landen, die mit Hashtags wie Gerechtigkeit oder Türken in Deutschland offensiv um sie werben. Am 19. Januar 2024, 9 Tage nach der Veröffentlichung der Korrektivrecherche, trat Krah bei einem Bürgerdialog in Teterow in Mecklenburg-Vorpommern auf. Das Video ist bei YouTube hochgeladen. Dort geht er erneut auf die Debatte um die Remigration ein. Zitat: Wer von euch nach Rostock fährt, nach Schwerin fährt, da reden wir nicht von Berlin-Neukölln, von Hamburg oder vom Ruhrgebiet. Ist das noch Deutschland? Und genau deshalb lehnen wir diese Masseneinwanderung ab. Und lassen Sie mich das ganz klar sagen: Geheimtreffen hin oder her. Wir wissen, dass viele Menschen in den letzten Jahrzehnten zu uns gekommen sind, vor allem nach Westdeutschland. Wir wissen, dass es viele gibt, die sich da auch angepasst haben und ihr Glück hier geschafft haben. Sie sind herzlich willkommen. Sie sind unsere Wähler. Mit ihnen gemeinsam bauen wir das neue Deutschland wieder auf. Es muss sich nicht der Enkel des 1960 eingewanderten Mehmet fürchten, der vielleicht gar kein Türkisch mehr kann, aber natürlich an seinen Traditionen festhält. Zitat Ende.